Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der CSU-Vorstand trifft sich heute zu einer zweitägigen Klausursitzung. Dabei will die Partei ihren Ton in der Flüchtlingspolitik noch einmal verschärfen. Nadine Lindner. Dazu fordert sie unter anderem eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr, Transitzonen an der Grenze, die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft, ein Burka-Verbot und ein Einwanderungsbegrenzungsgesetz. Bei der Parteivorstandsklausur stehen heute und morgen die Themen politischer Islam und der Bayernplan als eigenes CSU-Konzept für den Bundestagswahlkampf 2017 im Mittelpunkt. Die CDU reagierte zurückhaltend. Auch aus der Opposition gab es Kritik an den Vorschlägen, die gestern bekannt wurden. Der Fraktionsvize der Linken, Jan Korte, nannte die CSU eine, Zitat, AfD-Kopie am Kabinettstisch. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn versuchte heute früh in dieser Sendung den Schulterschluss mit der CSU. In 90% der Forderungen der bayerischen Schwester gäbe es Übereinstimmung. Was das Verbot einer Vollverschleierung angeht, haben wir ja auch in der CDU gesagt, da wo es rechtlich möglich ist, so sagt es die CSU, wollen wir das machen. Was die doppelte Staatsbürgerschaft angeht, sagen wir in unserem Wahlprogramm, das ist was anderes als der Koalitionsvertrag, das ist CDU pur, dass wir Mehrfachstaatlichkeit ablehnen und eigentlich auch eine doppelte Staatsbürgerschaft wollen, wo jemand sich am Ende entscheiden muss, was er will. Also auch dort sind wir uns einig. Und dass Zuwanderung, also da, wo wir steuern und nicht da, wo es darum geht, Flüchtlingen zu helfen, dass Zuwanderung von Menschen aus einem ähnlichen oder gleichen Kulturkreis zumindest leichter zu integrieren ist, als wenn da ein riesen kultureller Unterschied ist, das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jens Spahn, CDU. Der Streit zwischen Bund und Ländern um die Reform der Erbschaftssteuer geht weiter. Thorsten Huhn. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag vertagte gestern Abend seine Verhandlungen nach nur kurzen Beratungen auf den 21. September. Bis dahin soll nun eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe mögliche Kompromisslinien finden. Es geht darum, welche Steuerbegünstigungen Firmenerben künftig bekommen. Die Fronten sind verhärtet. Die CSU lehnt Korrekturen an dem vom Bundestag bereits verabschiedeten Gesetz kategorisch ab. SPD, Grüne und Linke hingegen beharren auf einer grundlegenden Überarbeitung der bisher geplanten Verschonungsregeln für vererbtes oder verschenktes Betriebsvermögen. Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen weiteren Atomtest unternommen. Jürgen Hanefeld. Es habe sich um einen erfolgreichen Test gehandelt, bei dem ein neu entwickelter Atomsprengkopf zur Explosion gebracht worden sei, hieß es. Die Erschütterung, die auf einen unterirdischen Test hindeutete, war um 9.30 Uhr Ortszeit gemessen worden. Das Datum ist kein Zufall. Heute vor 68 Jahren wurde die sogenannte Demokratische Volksrepublik gegründet. Die südkoreanische Regierung sprach von einer schweren Provokation. Die USA und Russland starten einen neuen Versuch, den Bürgerkrieg in Syrien einzudämmen. In Genf treffen sich US-Außenminister Kerry und sein russischer Amtskollege Lavrov zu Gesprächen. Dietrich Karl Meurer. Nach Angaben des US-Außenministeriums wollen die beiden Minister in Genf drei grundlegende Fragen besprechen. Erstens, wie kann die Gewalt in Syrien eingedämmt werden? Zweitens, wie kann die humanitäre Hilfe für die syrische Bevölkerung verbessert werden? Und drittens, wie könnte eine politische Lösung aussehen, mit der ein dauerhaftes Ende des Bürgerkriegs erreicht werden kann? Die Hoffnung auf schnelle Antworten ist allerdings gering. Die USA und Russland haben schon mehrmals ohne Erfolg verhandelt, selbst auf höchster Ebene. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat seine Amtskollegen aus den südeuropäischen Mittelmeerländern für heute zu einer Konferenz über den EU-Sparkurs eingeladen. Karin Bentsch. Tsipras Ziel ist es, dass die Sparpolitik in Europa gelockert wird. Es soll mehr Geld ausgegeben werden, um die Wirtschaft zu beleben, Arbeitsplätze zu schaffen und soziale Zwecke zu unterstützen. Weniger sparen, mehr investieren, diesen Weg wollen auch die anderen mitgehen. In der Flüchtlingsfrage dagegen dürften die 7 Südländer wenig Übereinstimmung finden. Während die Hauptankunftsländer Griechenland und Italien fordern, dass andere EU-Staaten ihnen mehr Asylbewerber abnehmen, wollen die meisten Mittelmeernachbarn, wie zum Beispiel Frankreich, Portugal und Spanien, nicht mehr Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Wenn sich Raser zu illegalen Autorennen verabreden und dabei Todesfälle billigend in Kauf nehmen, sollten sie nach Meinung des früheren Kölner Oberbürgermeisters Fritz Schrammer härter bestraft werden können. Der CDU-Politiker, der sich in der Hilfsorganisation Opferhilfe e.V. engagiert, sagte heute früh im Deutschlandfunk. Ich denke, das ist ein Urteil, das in einem solchen Fall dann mit Bewährung endet. Ein Hohn ist ein Schlag ins Gesicht und die Bevölkerung, das sehen wir an den Reaktionen, an den Leserbriefen, an den Anrufen, ist damit überhaupt nicht einverstanden. Also dass Bewährung hier nicht die richtige Antwort sein kann. Deswegen begrüße ich auch die Initiative der Landesregierung NRW, dass man dieses Delikt eben als ein kriminelles Vergehen einstuft. Der frühere Kölner Oberbürgermeister Fritz Schrammer. Nach der Seilbahnpanne am Mont Blanc haben 45 Menschen die Nacht in der feststeckenden Gondel ausgeharrt. Kerstin Gallmeier. Für die Bergtouristen war es eine lange Nacht in schwindelerregender Höhe. Am Nachmittag war die Panoramaseilbahn im Mont Blanc-Massiv auf etwa 3800 Metern zwischen Frankreich und Italien stehen geblieben. Offenbar hatten sich durch einen starken Wind mehrere Kabel der Seilbahn verheddert. An Bord der Gondeln befanden sich 110 Menschen, vor allem aus Frankreich, Italien und den USA. Ein Teil wurde mit Hubschraubern aus den Gondeln geholt. Andere, deren Kabinen sich näher zum Boden befanden, wurden abgeseilt. Die zuständige Präfektur hofft, im Laufe des Vormittags auch die restlichen Passagiere aus den Gondeln befreien zu können.